Wissen Sie, ich habe mich noch nie als Weltbeglücker aufgefasst. Ich bin viel banaler. Ich bin einer, zu dem kommen die Menschen und sagen, ich leide. Und dann schaut man, was man tun kann, um diese leidvolle Wirklichkeitskonstruktion durch eine weniger leidvolle zu ersetzen. Wenn ich das zum Beispiel bei meinen Vorträgen in Italien sage, dann wird mir natürlich sofort vorgeworfen, dass ich ein Vertreter der reaktionären Schichten bin, die bestehende ungerechte Gesellschaftsordnung auf diese Weise zu verewigen helfe. Das Problem liegt darin, dass wir es noch nicht gelernt haben, in Begriffen der Beziehungen zu denken. Dass wir es noch nicht gelernt haben, was die Biologen schon seit längster Zeit wissen, und nämlich, dass das Resultat einer Interaktion, und sei es auch nur eine Interaktion zwischen zwei Zellen, dass das Resultat anders und verschieden ist von den Eigenschaften dieser beiden Zellen. Solange wir nicht gelernt haben, das so zu sehen, werden wir auch niemals begreifen, werden wir es wahrscheinlich nicht fertigbringen, über die primitiven Auffassungen des Kämpfens und des Zerstörens alter Ordnungen in der Idee, dass die neue Ordnung dann das Paradies bringt, über diese Sache hinauszukommen. Das ist das große Problem, dass ich zweifellos, dessen Lösung ich zweifellos nicht mehr erleben werde. Und wie viel Blut da noch fließen muss und wie viel Elend da noch geschehen muss und wie oft noch die edlen Unterdrückten dann zum Siege kommen und ihrerseits zu den scheißlichsten Unterdrückern werden, das wird weitergehen, mindestens solange ich noch lebe.